15. Brief. Bewusstsein, Raum und Energie endlich doch vereint. Liebe Vanessa, gestern haben wir entdeckt, dass der Stoff, aus dem die Welt ist, eigentlich mit Energie angefüllter Raum ist. Und die Dinge, die wir zu sehen meinen, sind Oberflächen in diesem Energiemeer. Das kann einfach eine andere Sicht der Qi-Energie sein, die nach Auffassung vieler spiritueller Traditionen die Welt erhält. In diesem Brief möchte ich versuchen, dir das Allerseltsamste an dieser neuen Physik nahezubringen, die in den 20er Jahren geboren wurde und der heutigen Physik noch als Fundament dient. Dieses Allerseltsamste besteht darin, dass das Bewusstsein wieder ins Bild gekommen ist, obwohl die Wissenschaftler sich seit Jahrhunderten bemühen, es aus der Natur herauszuhalten. Das war es auch, was mich so erschütterte, als ich an jenem Frühlingsmorgen unter dem Apfelbaum das Buch von James Jeans las. So seltsam das Ganze sein mag, letztlich ist es natürlich nur die Rückkehr zu einer ganzheitlicheren Weltbetrachtung. Elementarteilchen, sagten wir, sind nichts anderes als Oberflächen im Energieozean des Raums. Und die schöpferische Interaktion zwischen dem Bewusstsein und dem Energieozean scheint auf allen Ebenen stattzufinden, bis hinunter zur experimentellen Beobachtung von Elementarteilchen durch die Physiker. Natürlich lässt sich all das, was die Physiker über Elementarteilchen erzählen, nur anhand von Experimenten überprüfen. Sehen wir uns also an, weshalb die Physiker anscheinend gezwungen sind, das Bewusstsein wieder zuzulassen, auch wenn einigen von ihnen das gar nicht schmeckt. Dazu müssen wir uns zunächst über eine weitere sehr sonderbare Sache auf dieser Ebene des Allerkleinsten unterhalten. Sie besteht darin, dass Elementarteilchen wie das Elektron unter bestimmten Umständen als Wellen oder Felder, wie Physiker lieber sagen, auftreten. Das passt überhaupt nicht zu unserem gewohnten Bild der Welt, nämlich, dass sie eine Ansammlung von Dingen sei. Ein Ding kann nicht sowohl Teilchen als auch Welle sein. Das geht einfach nicht. Los. Aber Elektronen können es doch. Und die anderen Elementarteilchen können es auch. Sehen wir uns die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Teilchen und einer Welle an, so werden wir leichter verstehen, weshalb ein Ding in der Welt unserer gewohnten Erfahrungen nicht sowohl dies als auch das sein kann und weshalb dieses Verhalten der Elektronen den Physikern solch ein Ärgernis ist. Alle Energie und Masse eines Teilchens ist zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten kleinen Raumausschnitt konzentriert. Der Fernseher steht da drüben, Cernjis Spielzeug ist hier, mein Schokoladenkeks liegt dort. Alle Dinge haben einen Ort. Sie sind, wie man so sagt, lokalisiert. Die Energie einer Welle andererseits ist im Raum ausgebreitet. Wenn zwei Leute die beiden Enden eines Seils halten und einer es schüttelt, bildet sich eine Welle, die das ganze Seil erfasst. Wenn Windstöße über ein Weizenfeld fegen, sieht man das ganze Feld in wogender Bewegung. Kurz, eine Welle ist im Unterschied zu einem Teilchen nicht lokalisiert. Woran erkennt man aber, ob etwas sich wie eine Welle verhält? Nun, eines der faszinierenden Dinge an Wellen ist, dass sie sich überlagern und dabei sogenannte Interferenzmuster bilden können. Hast du zum Beispiel mal eine Luftbildaufnahme von Wellen auf einem See oder um einen Hafen gesehen? Das sind nicht einfach durchgehende Wellen, sondern sie bilden wunderbare Muster. Oder, um es gleich jetzt zu sehen, leg Zeige und Mittelfinger einer Hand flach zusammen, sodass ein sehr feiner Spalt entsteht. Und schau dann mit einem Auge, das andere geschlossen, durch diesen Spalt in den Himmel oder eine helle Lichtquelle. Siehst du helle und dunkle Bänder, die parallel zu deinen Fingern verlaufen? Sie rühren daher, dass Licht Wellenbewegung ist. Teilchen und Wellen sind einander ausschließende Arten der Verteilung von Materie und Energie in Raum und Zeit. Wir können nach der Position eines Teilchens fragen, aber bei einer Welle wäre diese Frage sinnlos. Und wir können nach der Frequenz, der Schwingungen pro Sekunde, einer Welle fragen, aber die Frage nach der Frequenz eines Teilchens wäre sinnlos. Im Hinblick auf das Verhalten der Dinge in unserer gewohnten Welt kann also etwas nicht zugleich Teilchen und Welle sein. Dennoch verhalten Elektronen sich manchmal wie Teilchen und manchmal wie Wellen. Wenn du beispielsweise wissen willst, wo ein Elektron ist, kannst du es auffordern, einen kleinen Punkt auf einer fotografischen Platte zu machen. Und das wird es tun und damit sagen, genau hier bin ich. Aber wenn du es durch eine dem Spalt zwischen deinen Fingern entsprechende Apparatur schickst, wirst du Muster sehen, die den hellen und dunklen Bändern ähnlich sind. Interferenzmuster. Damit sagt das Elektron, ich bin ausgebreitet wie eine Welle.